Deutschlandfunk. Deutschland heute. Stärke demonstrieren. Das war das Motto der Polizei in vielen Städten im Ruhrgebiet an diesem Wochenende. Über die sogenannte Clan-Kriminalität wird seit einigen Monaten immer mehr berichtet. Berlin ist dabei ein Ort, der da besonders im Fokus steht. Nordrhein-Westfalen aber eben die andere besonders betroffene Region. Und dort gab es in der Nacht von Samstag auf Sonntag die größten Razzien gegen mutmaßlich kriminelle Clans bisher überhaupt. Das sagt zumindest das Innenministerium. Und Moritz Küpper war dabei. Um kurz vor 14:30 am Sonntagmorgen ist dann auf einmal Schluss. Dutzendweise stürmen behelmte Polizisten an Türstehern vorbei, Gitter werden weggeschoben, der Platz hinter der Kasse sowie der Bar besetzt, das DJ-Pult geräumt, Musik aus, Licht an in einer Diskothek in der Essener Innenstadt und das sehr zum Unmut der Feiernden. An einem der Tische direkt vor einer Bar sitzt eine junge Frau. Und da war schon eine Razzia und jetzt hier, ich habe noch nie in meinem Leben eine Razzia miterlebt und jetzt recht zwei auf einmal. Sagt sie. Vor ihr steht noch ein großer silberner Bottich, in dem Flaschen mit hochprozentigen Getränken schwimmen. Hinter ihr hat sich eine Gruppe Journalisten um Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul, CDU, geschart. Der gibt Interviews und der Eindruck der jungen Frau, er würde Reul gefallen. Denn an diesem Wochenende wollte die Polizei im Ruhrgebiet einmal überall sein. Klar machen, so formuliert es Reul. Dass der Staat, und zwar alle staatlichen Organe, die hier gemeinsam sind, dass die nicht zulassen, dass hier das Recht der Straße bestimmt, was gemacht wird. Es sei der größte Einsatz in der Landesgeschichte gegen die sogenannte Clan-Kriminalität, hieß es. Im Ruhrgebiet sollen diese ursprünglich vor allem aus dem Libanon sowie der Türkei kommen. Zusammen mit dem Zoll-, Gewerbe- und Ordnungsämtern sowie der Steuerfahndung kontrollierten über 1300 Polizisten in Städten wie Essen, Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen und Recklinghausen mehr als 100 Objekte wie Wettbüros, Shisha-Bars, Spielhallen, Diskotheken und andere Lokale. Das Ziel, Mitgliedern von Großfamilien, sogenannten Clans, die Grenzen aufzeigen, deutlich machen, dass nicht deren Regeln, sondern die des Staates gelten. Nadelstiche setzen, so heißt es in dieser Nacht immer wieder, gegen ein Problem, das man zu lange geduldet habe. Innenminister Herbert Reul. Es ist wie bei jedem anderen Menschen auch. Wenn Sie immer wieder bei einem Verhalten, was Sie nicht richtig machen, wenn Sie es ewig machen können, Sie werden nicht erwischt, dann machen Sie weiter und entwickeln fröhlich weiter. Und wenn Sie aber permanent gestört werden und den Eindruck haben, ja Moment mal, die da vom Staat, die unterschiedlichen Behörden, die Institutionen sind da, dann wird das erstens unangenehm und zweitens lässt man es vielleicht sogar sein. Das ist ja die Hoffnung. Insgesamt 1500 Menschen wurden kontrolliert, 14 Menschen festgenommen, mehr als 100 Strafanzeigen gestellt, dazu hunderte Verwarngelder verhängt. Die Polizei beschlagnahmte Drogen, mehrere 1000 Euro Bargeld, 10 Waffen und mehrere 100 Kilogramm unversteuerten Tabak. 25 Betriebe wurden umgehend geschlossen, unter anderem wegen Baurechts- und Hygienemängeln. Zudem gab es umfangreiche Verkehrskontrollen. In Bochum beispielsweise wurde eine Nebenstraße des berühmten Bermuda-Dreiecks kontrolliert, in der innerhalb von 1,5 Jahren eine Shisha-Bar nach der anderen eröffnet wurde. So viele, dass die Behörden den Verdacht haben, dass es gar nicht genug Kunden geben könne. Unter anderem Geldwäsche soll hier betrieben werden. Für diese Shisha-Bars und die Art und Weise, wie sich verhalten wird, eigentlich dazu beiträgt, dass dieser Teil des Bermuda-Dreiecks nicht mehr das Bermuda-Dreieck ist, was es mal war. Sagt Bochums Oberbürgermeister Thomas Eiskirch von der SPD. Sprich, ungetrübtes Feiern. Dagegen müsse man Nadelstiche setzen. Auch Eiskirch beschwört diese Taktik und erinnert daran, dass der berüchtigste Verbrecher Amerikas in den 1920er und 30er Jahren, Al Capone, einst auch nur mit der Steuerfahndung zu Fall gebracht worden ist. Wir können eben feststellen, dass wir, wenn wir in unterschiedlichen Konstellationen unterwegs sind, mit Polizei und Zoll und Gesundheitsamt oder mal Bauordnungsamt, wir machen immer neue Konstellationen, wir eigentlich feststellen können, irgendwas ist immer. Also das scheint notorisch so zu sein. Eigentlich sich nicht im Rahmen dessen bewegen zu wollen, wie man eigentlich Unternehmen betreibt. Eiskirch steht vor einer dieser Bars, die NRW-Innenminister Reul gerade besucht hat. Er nutzt die Nacht für eine Tour entlang des Einsatzes. In Bochum zum Auftakt werden eben mit einem Schlag die Shisha-Bars besetzt. Beamten weisen an der Tür jeden ab. Ich muss Sie bitten, weiterzugehen, weil das wird erstmal hier nicht mehr rein oder rausgehen. In Duisburg besucht Reul die Kontrolle einer Spielhalle. Steuerfahnder stehen an der Theke, zählen im schummrigen Licht die Beträge in der Kasse. Flotzi. Wenig später lässt Reul sich dort noch in einem Café blicken. Junge Männer, die an Tischen sitzen und mit Chips spielen. Und dann eben die Razzia in der Essener Diskothek. Doch gerade dieser letzte Einsatz wirkt ein wenig skurril. Nicht nur die behelmten Polizisten neben leicht bekleideten jungen Frauen oder Männern mit Baseballkappen sind ein Kontrast. Dass Innenminister Reul noch für ein Selfie mit Partygästen posiert, wirkt wirklich bizarr. Passt zugleich aber dann doch wieder, denn bei dem stundenlangen Einsatz, der zeitgleich um 21 Uhr am Samstagabend allerorts begann, ging es auch und gerade um eine Botschaft, weswegen das große Medienaufkommen durchaus gewollt war. Ein Teil der Kriminalitätsproblematik ist der tatsächliche Tatbestand und dann gibt es noch dieses berühmte Sicherheitsgefühl. Und dafür ist es natürlich eine Antwort, dass Leute sagen, die kümmern sich drum, es tut sich was. Die haben es bemerkt, die machen ernst. Reul weiß auch, dass das nicht das Problem lösen wird. Aber ein Teil der Hilfe ist auch, dass es auch das Klima ein Stück realistischer macht. Auch und gerade im Ruhrgebiet. Und von dort hat für uns Moritz Küpper berichtet.